Die größte Datenschutzklage Europas wird konkret. Facebook muss sich einem Wiener Gericht stellen. Die Vorwürfe: Verletzung der Privatsphäre, unrechtmäßiges Sammeln und Weitergeben von Daten, Ausspähen von Nutzern über Like-Buttons und Apps. Ein Musterprozess ausgelöst durch eine Musterklage. Der österreichische Datenschutzaktivist und Jungjurist Max Schrems hat gemeinsam mit anderen Netzwerknutzern eine Sammelklage gegen Facebook eingereicht. Das hat es im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben. Ich glaube, das Grundproblem, was wir in Europa haben, wir meckern permanent über Datenschutz, wir meckern über die ganzen US-Unternehmen, wir meckern über die NSA, aber keiner tut was. Mir ist persönlich Facebook relativ wurscht, ich verwende es auch gerne, ich finde die Technologie cool. Und für mich ist Facebook immer so ein Beispiel, wo man mal bei einem Unternehmen genau schaut, was die tun, sich genau das raussucht, was wirklich eindeutig beweisbar ist, dass nicht okay ist, und da mal probiert, das durchzusetzen. Und meine Hoffnung ist halt schon, dass so ein Musterfall vielleicht dann andere Leute doch inspiriert. Max Schrems verlangte vor 4 Jahren vom Netzwerkbetreiber Facebook die Herausgabe aller über ihn vorliegenden Daten. Mit einiger Verzögerung bekam er 1222 A4-Seiten, darauf auch viele von ihm gelöschte Informationen. Daraufhin strengte er ein Verfahren gegen den amerikanischen Internetriesen an. Das Problem ist ja nicht, dass Facebook das speichert und dass es da drinnen ist, weil vieles davon gibt ja der User rein, sondern dass es unlöschbar ist. Und weitergegeben wird, auch an den amerikanischen Geheimdienst. Denn alle Facebook-Daten von europäischen Nutzern werden auf einem Server in den USA gesammelt und unterliegen damit dem NSA-Überwachungsprogramm PRISM. Der Internetkonzern Facebook bestreitet pauschal alle Vorwürfe, hält ein Wiener Gericht nicht für zuständig und den Imageschaden durch die Klage für überschaubar. Max Schrems hat mit Facebook-Vertretern gesprochen und meint: Weil die wissen, wir haben ein Monopol und ihr könnt uns hassen, so viel ihr wollt, aber ihr bleibt trotzdem da, weil wo sollt ihr sonst hingehen? Also man fragt die einfach, wo habt ihr da jemals die Zustimmung für diese Datenverwendung bekommen? Und die Antwort ist, das wissen wir selber nicht. Die Sammelkläger wollen zumindest die Unterlassung datenschutzwidriger Praktiken erreichen. Mehr als 25.000 Facebook-Nutzer, darunter auch aus Deutschland, haben ihre Ansprüche für die Sammelklage abgetreten. Doppelt so viele haben sich inzwischen registrieren lassen, um sich dem Verfahren anzuschließen. Pro Person werden zudem 500 € Schadenersatz für die bisherige Rechtsverletzung von Facebook verlangt. Ein deutscher Prozesskostenfinanzierer, der nur bei Erfolg bezahlt wird, ermöglicht die juristische Auseinandersetzung. Der Datenschutzaktivist Max Schrems hat sich geschworen, diesen Kampf bis zum Schluss durchzuziehen. Generell hat er nichts gegen soziale Netzwerke. Ich finde soziale Netzwerke eine total geile Technologie, mit der man wahnsinnig viele Leute sozusagen Kontakt halten kann und die auch sozusagen die Möglichkeit der Meinungsäußerung und so weiter total hochschraubt und verbessert. Wir haben aber das technische Problem zu einem gewissen Grad und das faktische Problem, dass es ein geschlossenes Netzwerk heute ist. Das heißt, ich kann nicht wie beim E-Mail-Provider mir aussuchen, ich mag Provider A lieber als Provider B und dort habe ich meine Daten, sondern wenn ich mit Leuten kommunizieren will, muss ich heute auf Facebook sein. Weil ich kann auf Diaspora gehen, das tolle, alternative, offene Netzwerk, aber da bin ich ganz sozial mit mir selbst, weil da sind genau 3 Leute drauf, die ich vielleicht kenne. Max Schrems besitzt trotz alledem weiterhin einen Facebook-Account, doch er postet nichts Persönliches mehr. Das teilt er seinen Freunden nicht mehr online mit, sondern lieber selbst.